wir hier zu dieser Stunde zum Höhepunkt kommen. Helft ihr uns? Und wir können das nur zusammen bewerkstelligen. Dies ist die Nacht, in der es laufen soll. Auch ein ganz neues Stück. Auch was zum Tanzen, zum Mut machen. Denn wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Flashlight!